Dichter, ich steiger mein Chakra und halte mich sehr wacker. Auf dem Weg zum Ninja bleibe ich weiter sehr tapfer. Trainiere, meditiere für die Ziele der Erleuchtung, für den Frieden und nicht nur für die Enttäuschung. Ich lebe, wann ich strebe nach einem guten Karma. Ich durchlaufe diese Schule jetzt im Trainingslager. Bin in der Ausbildung, weil ich hier raus will und meinen Weg finden möchte, ohne rausgepumpt. Habe Ziele, so wie viele, so verloren. Sehe Menschen mit den Tieren und sie fühlen sich geborgen. Doch ich bin anders, Bruder, weil ich es kann. Weil ich es will, wer sagt mir wann? Wer sagt mir wo? Wer sagt mir wie? Alle diese Fragen erübrigen sich im Ski. Zieh das Katana aus der Scheide, Spiegel in der Klinge. Schärfe nicht nur den Verstand, sondern erweitert die Sinne. Leicht, kalter Einzelkämpfer, Reizfresser, weiße Männer. Werde jetzt zum Massenträger, werde jetzt ein Leinfänger. Versprühe die Gefühle zu Genüge an die Leute, bringe Freude, bis ich jetzt zusammenfüge. Bin ein eiskalter Einzelkämpfer, Reizfresser, weiße Männer. Werde jetzt zum Massenträger, werde jetzt ein Leinfänger. Versprühe die Gefühle zu Genüge an die Leute, bringe Freude, bis ich jetzt zusammenfüge. Ich komm, werde zu Drachen, so wie Shenlong. Habe mentale Waffen, so wie Krieger Vietkongs. Wie es kommt, das weiß der Buddha nur persönlich. Bin ein einfacher Sensei und halt mich für gewöhnlich. Kämpfe für die Leute, für die Träume, die sie haben. Kümmere mich um die Schwachen und ich nehm sie in den Arm. Kämpfe für die Freiheit und ich kämpfe für die Liebe. Kämpfe für die Menschen und auch für ihre Ziele. Mein Verstand wie ein Schuriken, er spaltet deine Seele. Symbolik wie ein Drachen, spitze Flammen aus der Kehle. Wie ich lebe, wie ich schaffe, wenn ich schwach bin oder schlafe. Versuche zu entspannen, doch ich zähl nur wieder schlafe. Einsamer Samurai, kämpfe in der Walachei. Sorge für die Liebsten und versorge sie mit allerlei. Suche die Mitte in meiner Welt, doch jeder ist es Glück, geschmiedet sein ja selbst. Ich bin ein eiskalter Einzelkämpfer, Reizfresser, weiße Männer. Werde jetzt zum Massenträger, werde jetzt ein Leinfänger. Versprühe die Gefühle zu Genüge an die Leute, bringe Freude, bis ich jetzt zusammenfüge. Ich bin ein eiskalter Einzelkämpfer, Reizfresser, weiße Männer. Werde jetzt zum Massenträger, werde jetzt ein Leinfänger. Versprühe die Gefühle zu Genüge an die Leute, bringe Freude, bis ich jetzt zusammenfüge. Ich bin ein eiskalter Einzelkämpfer, Reizfresser.